diesmal nochmals am Start. Und als in Sitterhemd, der Opa schafft den Garten und der Papa hat die Flemme. Beim Autowischen hat er nämlich festgestellt, die Mama hat den Kotflügel rechts hin in ein Geld. Jetzt hat alles nur geschmuggelt, hier am Arsch vorbei. Das Rollen schlug der Ohr, denn dann fehl ich nicht frei. Der Alter wird bescheuert, wenn ich Abwasch schaffen soll. Aber ich soll nichts im Kopf, wie ich sag, Stars Rock'n'Roll. Am Montag müssen wir alle mal kaffen gehen und darüber geht das nächste Lied. Oje, damit fangen wir schon an mit unserem Arbeiterblock aus der LP Logoroika. Das Malocha-Lied. Gib ihm.